Dies sind unsere Schlagzeilen. Moonlight Shopping in Nienburg, Verkehrssicherheitsaktion wird fortgesetzt und Thielke und Laurin in der Sportsendung. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Philipp Moritz. Rund die Hälfte der derzeit in Langendamm untergebrachten Flüchtlinge haben jetzt einen Zuweisungsbescheid erhalten. Diese werden in der nächsten Zeit innerhalb des Landkreises in privaten Wohnräumen untergebracht. Nach Auskunft des ASB ist es zudem nicht unwahrscheinlich, dass das ehemalige Offizierscasino der Clausewitz-Kaserne schon bald wieder völlig unbewohnt ist. Am morgigen Freitag lädt die Werbegemeinschaft Nienburg Service zum diesjährigen Moonlight Shopping ein. Die beteiligten Geschäfte haben dann bis 22 Uhr geöffnet. Ein Highlight ist der Besuch des Cola Weihnachtstrucks. Mehr dazu weiß Sprecher Jörg Kolosser. Das Moonlight Shopping hat ja mittlerweile Tradition. Also wir haben das in den letzten Jahren immer gemacht und viele Kunden fiebern dem Termin auch schon entgegen. Und ich werde oft gefragt, ja, wann ist das denn und macht ihr das wieder? Und ja, also wir haben unsere traditionelle Glühweinbude wieder am Start der Werbegemeinschaft. Und der ist jetzt an den Marktplatz verlegt, direkt da, wo jetzt auch das Adventsmarktgeschehen ist. Ja, so dass da noch ein zusätzliches Spektakel praktisch ist. Die Verkehrssicherheitsaktion Gemeinsam gegen Wildunfälle wird im Landkreis Nienburg aufgrund der noch immer zu vielen Wildunfälle fortgesetzt. Ziel ist es, die Zahl der Unfälle spürbar zu senken, denn jeder dritte Unfall ist nach wie vor ein Wildunfall. Betroffen sind alle Straßen des Landkreises. Die Polizei Nienburg appelliert, runter vom Gas zu gehen und bremsbereit zu sein. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. In den lokalen Fußballligen ist nun Winterpause. Bezirksliga-Aufsteiger Landesbergen überwintert auf dem 9. Tabellenplatz. Trainer Markus Thielke wird am Sonntag in unserer Sportsendung um 15 Uhr live Rede und Antwort zum bisherigen Saisonverlauf stehen. In der Frauenkreisliga ist der SVBE Steimke souveräner Tabellenführer. Auch hier wird Trainer Andreas Lorin um 18 Uhr live in der Sportsendung zum Interview sein. Danke, Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.